Ja, das klingt nach Zeitreise, oder soll es auch? Mit dieser Musik ging das Tanzorchester des Mitteldeutschen Rundfunks vor mehr als 50 Jahren jeden Mittwoch und jeden Sonntagabend live auf Sendung unter der Leitung seines Chefs Kurt Henkels. Leipzig war, wir erinnern uns zu jeder Zeit, sowjetisch besetzt. Damals begann die Vorgeschichte einer Band, die ganz schnell zu den populärsten in ganz Deutschland werden sollte. Heute wäre Kurt Henkels 100 Jahre alt geworden und deshalb wollen wir ihn eine ganze Stunde lang feiern hier bei Figaro. Ihn und die Musik natürlich, die wie keine andere das Lebensgefühl nach dem Krieg zum Ausdruck gebracht hatte, den Swing. 1948 wurde das Orchester Kurt Henkels vom Leipziger Sender Leipzig engagiert und hieß ab da an Rundfunk-Tanzorchester. Die Band erlangte schnell Kultstatus, dank herausragender Solisten und Arrangeure und zwei von Arrangeur und spätere Chef der Band Walter Eichenberg und zu Gast der Schlagzeuger und Arrangeur Günter Kiesand. Herzlich, er ist nur Schlagzeuger, sagt er. Trotzdem herzlich willkommen bei Figaro. Hallo. Hallo. Hallo. Wissen Sie noch, was das erste Stück war? Vielleicht fangen wir mit Günter Kiesand an. Wissen Sie noch, was das erste Stück war, das Sie mit dem Orchester und mit Walter Eichenberg vielleicht auch zusammen aufgenommen haben? Den ersten Titel, ja, da entsinne ich, das war Whisky Soda, ein Titel von Walter. Mhm. Ja, das. Wann war das ungefähr, wissen Sie? So, das war im März 1957. Ich bin im März für eigentlich offiziell am 1. April eingestiegen, aber der Fips hatte noch eine Woche Urlaub zu kriegen und da bin ich dann vorher für den Fips eingestiegen. Für Fips Fleischer, das müssen wir dazu sagen, für die etwas jüngeren Nachgeborenen, die dazukommen. Walter Eichenberg, wie muss man sich das vorstellen, wenn eine Big Band live im Radio auf Sendung zum Tanztee spielt? Wie bringt man sich da in so einem nüchternen Sendesaal, wie bringt man sich in die Stimmung für eine Live-Veranstaltung aus dem Studio heraus zu spielen? Gibt es da besondere Tricks? Nein, es gibt keinen Trick, aber wir waren froh, dass wir spielen konnten und hatten natürlich sehr viel Lust und Liebe, nicht wahr? Und wir haben das gern gemacht. Ich muss Sie allerdings korrigieren, wir haben 1947 schon angefangen. Ja, am 1. September haben wir angefangen. Und das war eine unwahrscheinliche Aufbruchsstimmung damals. Wir konnten die Musik machen, die wir immer machen wollten. Mhm. Und da musste man nicht uns in Stimmung bringen. Wir waren in Stimmung schon. Das heißt, die Stimmung, die hat sich dann vermittelt, auch aus dem Studio, auch aus dem Sendesaal. Kurt Henkels war damals der Bandchef, wie gesagt, ab 47. Wie war der so als Bandchef und als Mensch und während einer Live-Show auch? Wie muss man sich ihn vorstellen? Ja, ich habe das in einem Satz immer gesagt. Kurt Henkels war der richtige Mann an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Das heißt, Kurt Henkels hatte schon eine Big Band gehabt, ab 46. Mhm. Er hat dann den Kern übernommen und hat sich die Leute, die er noch brauchte, gesucht. Ja, der Kurt Henkels war ein guter Manager, ein guter Musiker. Er war ein verträglicher Mensch. Er wusste sich zu bewegen auf der Bühne, wenn er rauskam, mit einem Lächeln. Und seine Bewegung und so weiter und alles. Und ja, für uns war er eine Respektsperson. Mhm. Denn, wie gesagt, ich war zum Beispiel 12 Jahre jünger. Wie gesagt, wir waren sehr zufrieden mit unserem Chef und das machte sich natürlich bemerkbar. Bei einer Big Band stelle ich mir immer so vor, dass alles wirklich wie am Schnürchen klappen muss. Also die Arrangements ganz sauber, die Einsätze ganz sauber, alles. Da kann man sich schwer einen Chef vorstellen, der vielleicht auch mal ein bisschen unberechenbar war oder der mal was ganz, ganz anderes gemacht hat, als man vielleicht gerade erwartete. Gab es sowas bei ihm oder lief der eher wie so ein Uhrwerk? Naja, wie ein Uhrwerk kann man nicht sagen, aber natürlich, die Musik, die Big Band ist ja dafür prädestiniert. Mhm. Für Präzision und das muss natürlich alles stimmen. Und wir waren ja 16 Leute und die müssen dann unter einen Hut kommen, das ist ja klar. Aber der Kurt Henkels hat uns zum Beispiel immer einbezogen in die Arbeit. Mhm. Er hat gesagt, wenn jemand einen Vorschlag hat oder irgendwas, sagt mir und so weiter. Also das Arbeiten war ein gutes und das macht sich natürlich sehr bemerkbar. Sie haben gesagt, Walter Eichenberg, er hat ein paar Musiker schon mitgebracht, der Kurt Winkels, von seiner Band vorher. Andere kamen dazu. Vielleicht Günter Kiesern, wie ist man zum Rundfunk-Tanzorchester gekommen? Musste man sich da bewerben oder ging das so mit, dass man empfohlen wurde von Musikern, die man abends in der Kneipe beim Jammen getroffen hat? Oder wie war das? Na, ich wurde vom Max Spielhaus, das war ein Musikredakteur, der sprach mich in Berlin an. Ich spielte damals in West-Berlin und in Ost-Berlin. In Ost-Berlin im Rundfunk spielte ich mit dem Hage-Seger-Quintett und in West-Berlin mit dem Michael Naurer-Quartett, Quintett, Sextett. Und Max sprach mich an und sagte, du, Kurt Henkels sucht einen Schlagzeuger für Fleischer, geht weg. Mhm. Und da habe ich gesagt, Max, da brauche ich nicht runterfahren, da gibt es genug gute Musikanten in Sachsen. Vor Ort, ja. Und dann, nein, tu mir den Gefallen, ich habe dem Kurt versprochen, ich schicke dich mal runter. Und dann bin ich runtergefahren und hatte mal zu einer Probe einige Titel mit durchgespielt, bin wieder nach Berlin und dachte, das war's. Da kommt nichts mehr. Ja. Aber nach 2-3 Wochen rief man mich wieder aus dem Orchesterbüro an und sagte, ja, kommen Sie bitte nochmal, wir wollen nochmal eine Einspielung machen. Und das war dann nachher eine Einspielung, da spielte der Erich Röhner nochmal die gleichen Titel ein, die ich dann nächsten Tag eingespielt hatte. Und dann wurde verglichen, und das oder? Orchester hat sich dann entschieden, ich dachte zwar nicht, dass das mit mir was wird, und, weil der Erich war ja Schlagzeuger von der Alokoll Big Band, weil er schon Big Band spielte. Nicht? Ich machte bloß sporadisch manchmal in Berlin mit Big Bands, wie zum Beispiel mit Lubodori und einer Studenten-Big Band. Ansonsten spielte ich in kleinen Jazzgruppen. Wie eben mit Naurer. Wir kommen nachher noch, Günter Kiesern, auf Ihre zwei Parallellebensläufe, sozusagen auf Ihre zwei Karrieren, die Sie eine Zeit lang nebenbei im Westen und im Osten also gleichzeitig laufen hatten. Ich würde sagen, wir hören erstmal wieder ein bisschen Musik. Special Delivery Stomp, Komposition von Artie Shaw. War Artie Shaw damals so einer der Männer, den Sie gern gespielt haben? War das so einer, der zum Repertoire gehörte? Wir hatten Vorbilder natürlich. Die ganzen großen amerikanischen Big Bands, die waren unsere Vorbilder. Unter anderem Artie Shaw. Ja, das stimmt. Duke Ellington natürlich. Ja, kam dazu, klar. Sowas. Ja, Duke. Auch James und was weiß ich. Und natürlich auch Glenn Miller. Oder. Genau. Also, das war vielseitig. All die großen Big Bands. Wir hören jetzt Special Delivery Stomp. Trompete, hören Sie auch ganz genau hin. Walter Eichenberg. Da war er gerade im Solo zu hören. Walter Eichenberg ist zu Gast hier zusammen mit Günter Kiesern. Walter Eichenberg, es gibt im Grunde nur noch zwei Überlebenden der Gründungsbesetzung. Ja. Einer sind Sie, der andere ist Rolf Kühn. Ist der Rolf Kühn, ja. Wie alt ist der jetzt? Die sind 88? Der Rolf war unser Jüngster. Der war damals, war der 17, 18, ja? Jetzt 81. Also blutjung im Grunde jetzt. Blutjung im Vergleich mit Walter Eichenberg. Ja. Das war eine der ersten Aufnahmen. Special Delivery Stomp. Erinnern Sie das noch, so die Umstände? Kann mich entsinnen, ja. Mhm. Das war einer der ersten. Wir haben ja früher sehr wenig Aufnahmen gemacht. Ja. Es waren ja sogar die Bänder knapp. Also, was soll das sein? Wir haben ja meistens live Sendungen gehabt. Ja. Damals hieß es noch Originalsendung und so weiter. Ja. War dasselbe. Aber schön ist das auch, wenn man sich so daran, also ich bin immer begeistert, wenn ich Filme sehe und da sieht man Radios, wo Bands live spielen. Also ich finde das immer, also mich fasziniert das. Eine Big Band ist natürlich dann ein bisschen schwierig, da auch unterzubringen. Wie hält man, Sie haben gesagt, 16 Leute, wie hält man die so zusammen, dass sie kreativ bleiben, spielfreudig bleiben, nicht irgendwelche Geschichten untereinander? Man muss da auch ein bisschen Psychologe sein, oder? Ja, Psychologe auf jeden Fall. Ich habe das nachher gespürt, als ich das Orchester übernommen habe. Hm. Also das gehört dazu. Aber der Bandleader muss es verstehen, die Leute zu motivieren. Das ist klar. Er muss gute Titel, gute Arrangements ranbringen. Mhm. Er muss gute Leute um sich scharen können und versuchen, alle zu motivieren, dass sie sich vertragen. Das ist auch sehr wichtig. Denn man muss ja bedenken, Musiker sind natürlich Individualisten. Das ist klar. Und da ist es natürlich sehr von Vorteil, wie gesagt, für eine gute Stimmung zu sorgen. Hm. Ist das im geordneten Jazz, sage ich mal, im Vergleich zum freien Spiel, ist das noch schwieriger? Oder gibt das Arrangement dort auch ein bisschen die Disziplin vor? Ja, freilich, bei der Big Band ist das Arrangement natürlich das A und O. Gute Arrangements sind wenigstens so gut wie, sagen wir mal, gute Solisten oder irgendwas. Hm. Also, das muss zusammenspielen. Man muss versuchen, eine Symbiose zu schaffen zwischen den einzelnen Interessen und den einzelnen, manchmal sogar zwischen den einzelnen Stilarten, die jeder mitbringt. Nicht? Mhm. Wird darüber diskutiert, über das Arrangement, oder sagt der Bandleader, so Leute, hier ist nein, das Arrangement? Nein, wird diskutiert, natürlich. Ja. Günter Kiesern, haben Sie auch erlebt, dass Sie mal gesagt haben, also hier hätte ich gerne noch ein kleines Schlagzeug-Solo drin. Irgendwie. Oder man hat etwas eingespielt und man war nicht zufrieden mit seinem Part und hat gesagt, können wir das nicht nochmal machen? Also, und da ist ein Verständnis dafür. Da wurde nachgearbeitet auch. Gibt es eigentlich so Instrumente, die populärer sind als andere im Swing? Welche waren so die beliebt? Wir haben gerade Trompete gehört. Ja, Trompete, Klarinette, Saxophon. Schon die Bläsersektion. Das waren, die Träger der Bläser, der Big Band. Mhm. Posaune natürlich, nicht zu vergessen. Ja. Alle Blasinstrumente. Sie haben ja auch mit Sängern gearbeitet. Wir kommen jetzt zu einem Ausschnitt, der sich mit manchmal oder mitunter, wenn wir das heute so anhören, also so in der Vorbereitung, haben wir den Straßenbahn-Boogie gehört. Das ist dann manchmal recht lustig, wenn man auch so Text gehört. Sie haben gearbeitet mit Irma Baltutis und mit Fred Froberg. Fred Froberg, Qualitätsfan. War dabei, muss man auch unbedingt erwähnen. Wir hören mal rein in die in den Straßenbahn-Boogie. Von Groß-Berlin, da hat man jetzt einen neuen Splin. Ein neuer Tanz wird eingeführt, der alle Muskeln strapaziert. Der Boogie. Im Boogie-Woogie lernt man nicht für gutes Geld im Unterricht. Fahr einmal im Berufsverkehr und schon tanzt du wie Fred es dir. Den Boogie. Ich fahr so gerne Straßenbahn, ich finde das Amor. Man schaufelt wie in einem Machen Sie mal ein bisschen Platz. Aber Sie, nehmen Sie doch Ihren Rucksack ab. Kommt einer mit dem Rucksack rein und drückt hier fast den Magen ein, dann hilft kein Meckern und kein Schreien, dann tanzt du nur vor lauter Pein den Boogie, Boogie. Zündet sich der Nebenmann ganz still vergnügt ein Pfeifchen an und bleibt hier fast der Atem weg, dann tanzt du nur vor lauter Schreck den Boogie, Boogie. Ich fahr so gerne Straßenbahn, ich finde das vermut. Man schaukelt wie in einem Kahn und immerwährend ist was los. Die Räder sind heute nicht mehr rund, sind eckig wie ein Stein. Das stolpert, poltert, wackelt und drängt jetzt jedes Querfeld ein. Die BVG tut alles, was sie kann und stellt zum Grund für uns. Nur wunderhübsche, nette, junge Schaffnerinnen. Drum fahr ich so gern Straßenbahn, weil mir das Freude macht. Ja, nun weiß man auch, wo Renfts gelbe Straßenbahnballade eine Tradition hat. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1948. Straßenbahn-Boogie, Tanzorchester des Senders Leipzig unter der Leitung von Kurt Henkels, der heute 100 werden würde. Walter Eichenberg, der das Orchester dann geleitet hat, nachdem Henkels in den Westen gegangen ist, ist zu Gast. Und Günther Kiesand, der 57 eingestiegen ist. Das Jahr ist korrekt. Ja. Und wir reden über den Swing in der Nachkriegssituation. Der Swing hatte ja schon ein bisschen was aushalten müssen im Dritten Reich. Nun war es so nach dem Krieg, ja, es gab gewisse Tendenzen, dass der Swing gewollt wurde. Auch die Russen waren zunächst begeistert, aber das dauerte ja nicht so lange. Ging ja ruckzuck, bis die ersten Repressalien kamen, oder? Ja, das war da, als die russischen Kontrolloffiziere dann abgelöst wurden und durch Deutsche. Leute. Ja, da gab es dann immer mal Querelen. Da gab es Leute, die redeten von sozialistischer Tanzmusik. Kein Mensch wusste, was das sollte und so weiter. Und versuchte man natürlich, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen und so. Das war dann schon gang und gäbe, ja. Und wir mussten also dann sehen, dass immer abzuwehren und aber durch schwägsche Methoden manchmal, die wir da angewandt haben und dumm gestellt oder irgendwas, weil oh, das haben wir doch gar nicht gewusst und so. Naja, aber das musste ein Henkels ausbaden. Das war nun sein Job. Er war, da haben wir uns nicht drum gekümmert. Also der Orchesterleiter war auch sozusagen der Beauftragte, der die Kastanien aus dem Feuer holen musste für sein Orchester. Also hat sein Orchester auch geschützt nach draußen, vor den Funktionären und gegen die Funktionäre. Ja, freilich. Ja. Wir gucken mal uns den Swing allgemein an. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts kamen ja erste Vorboten der afroamerikanischen Musik nach Deutschland. Und dann hat es der Swing über Jahrzehnte schwer gehabt. Ich sagte schon, im Dritten Reich, da lief das dann unter entartete Kunst. Und auch im Sozialismus, besonders schön fand ich oder wichtig auch die Bemerkung, dass als die russischen Offiziere abgelöst wurden, deutschen Funktionäre, die Betonköpfe waren, die dann Druck ausgelöst haben. Bert Noglik, der geht mal der Frage nach, hier, wie der Swing nach Deutschland kam und wie er sich trotz aller Widerstände hier entfalten konnte. Das Orchester des Klarinettisten Eric Bouchard in einer Aufnahme aus dem Jahr 1924. Eine der ersten deutschen Kapellen, die amerikanischen Jazz spielte und sich dabei an den US-Dixieland-Bands orientierte. Vorboten dieser Musik erreichten Deutschland bereits in der Zeit des Kaiserreichs. Die Fisk Jubilee Singers, die auf deutschen Fürstenhöfen und in Konzertsälen auftraten, lösten mit ihrem Gesang Faszination und Bewunderung aus. In den folgenden Jahren kamen Instrumentalensembles, Banjo-Virtuosen, Showgruppen und Stepptänzer nach Deutschland. Die synkopierte Rhythmik des Ragtime und die Ausgelassenheit der Cakewalks bewirkten Erstaunen und ermöglichten erste Begegnungen mit der afroamerikanischen Kultur, Begegnungen, die 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs jäh unterbrochen wurden. Erst Anfang der 20er Jahre begann Jazz-ähnliche Musik nach Deutschland zu kommen. Das Jazz-Fieber erfasste Berlin, eine der Kultur- und Vergnügungshauptstädte Europas. Dabei fokussierte sich das Interesse zunächst auf die Exotik des Jazz, wie sie von Josephine Baker und der Revue Negri verkörpert wurde. Mit Bands wie Sam Woodings Chocolate Kiddies kamen in den 20er Jahren auch authentische amerikanische Jazzmusiker nach Deutschland. Nach 1933, nach der Machtergreifung durch die Nazis, kam es zum Exodus und zur Verfolgung jüdischer Musiker, verbunden mit einem Propagandafeldzug gegen die sogenannte Negermusik. Auf dem Plakat der Ausstellung Entartete Kunst war die verhöhnende Karikatur eines schwarzen Jazzmusikers mit einem Judenstern am Revers abgebildet. Der Reichsrundfunk strich sämtliche Jazztitel aus dem Programm. Jazzmusiker lieferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Kontrolleuren, indem sie Jazztitel wie den Tiger Rag in Schwarzer Panther umbenannten. Das freiheitliche Lebensgefühl des Jazz stand im eklatanten Widerspruch zur Nazi-Ideologie. Dennoch gab es Jugendliche, die sich an westlichen Platten sowie an den illegal abgehörten Radioprogrammen der Alliierten orientierten, die sich in Hotclubs zusammenschlossen und auch in den finsteren Zeiten der Nazi-Diktatur, verfolgt von der Gestapo, Jazzmusik hörten und spielten, wie die Mitglieder des Hot Club Frankfurt um Emil Mangelsdorf und Carlo Boländer. Jazz, wie er in den Jahren der braunen Diktatur nur im Verborgenen gespielt werden durfte. Erst nach der Zerschlagung des Dritten Reichs, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, begann ein neues, hoffnungsvolles Kapitel der deutschen Jazzgeschichte. Kaum mehr vorstellbar, die damalige Stimmung im zerstörten und besiegten Deutschland, Hunger, Leid und Schwarzhandel, aber auch ein befreiendes Gefühl, weil dieser fürchterliche Krieg zu Ende war. Es entstand eine neue Lebenslust, die die Militarisierung des Alltags durch die Nazis abstreifte und sich in einer zuvor ungeahnten Lockerheit übte. Nichts drückte dieses Gefühl besser aus als die Musik des Swing. Das Radio Berlin Tanzorchester mit einer Aufnahme aus dem Jahr 1947, Skyliner. Amerikanische Musik, die, das mag zunächst paradox erscheinen, unter der Aufsicht der sowjetischen Militäradministration entstanden ist und auf dem Ostberliner Label Amiga dokumentiert wurde. Unmittelbar nach dem Krieg brach auch bei den Sowjets das Swing-Fieber aus. Bei den Siegesfeiern in Moskau spielte eine Militärkapelle Titel wie In the Mood und Chattanooga Choo Choo. Nur wenige Jahre später änderte sich die Situation grundlegend. Im Zuge der stalinistischen Kulturpolitik wurde Jazz als Ausdruck bürgerlicher Dekadenz und westlicher Ideologie in die Enge gedrängt, wenn nicht gar verboten. Das staatliche Rundfunkkomitee der DDR entfernte die Jazztitel aus den Archiven. Die Verwendung von Dämpfern und das Spielen des hohen C, vermeintlicher Ausdruck westlicher Unkultur, wurden verboten. Die jazzmusikalische Praxis entzog sich jedoch immer wieder den restriktiven Eingriffen. Bands wie das von Kurt Henkels geleitete Rundfunktanzorchester Leipzig haben auch in den 50er Jahren in der DDR Jazz und Jazz-inspirierte Tanzmusik gespielt und das mit einer Qualität, die international nicht nur mithalten konnte, sondern ihresgleichen suchte. Bert Noglik war das mit Anmerkungen zur Geschichte des Swing in Deutschland. Wir feiern den 100. Geburtstag von Kurt Henkels hier bei Figaro. Mehr zum Hohen C gibt es gleich. Jetzt ist es erst einmal 18.31 Uhr. Figaro. Kultur kompakt. Im Studio ist Doris Kothe. Sie gilt seit vielen Jahrzehnten als eine der Eliteschmieden der Republik. Inzwischen aber wird die Odenwaldschule in Heppenheim vor allem mit einem ungeheuren Missbrauchsskandal in Verbindung gebracht.